Ich wär gern ein Individuum, hätt gern ein Individuum, weit weg vom Land der Kopien, imitieren Plagiate. Sag mal, hofft ihr, dass euch die Konvergenzen ergänzen? Versucht ihr, die Konsequenzen einzugrenzen? Euer Dresscode ist dekodierte Dekoration, einem Ampelmodell gleich der Koordination. Ihr wollt nur stehen bleiben können, wollt nur weitergehen können, nur so da liegen können, in euren Zwängematten aus 100%, was auch immer. Sydney? Hast du Acid? Nee? Habt ihr?